Straßenrand. Scholz unter blauem Himmel ein kleines Blümlein stand. Ich konnte nicht widerstehen, ich brach das Blümelein und schenkte es dem schönsten, herzliebsten Mädelein. Es war ein Edelweiß, ein kleines Edelweiß, holla hihi, holla la, holla hihi, ho. Auch ein Edelweiß, ein kleines Edelweiß, holla hi, die Hullala, holla hi, die Ho. So einsam und verlassen, wie dieses Blümlein stand, so standen wir im Leben, bis Herz zu Herz sich fand. Ein Leben voller Liebe und Glück und Sonnenschein hat uns gebracht das kleine, einsame Blümelein. Es war ein Edelweiß, ein kleines Edelweiß, holla hi, die Hullala, holla hi, die Hullala.